Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. David, nachdem wir letzte Woche ja über die tragischen Shootings gesprochen hatten, ist seitdem in den USA die Lösung für den Weltfrieden gefunden worden. Ja? Ja, Walmart hat sich entschieden, lass doch einfach mal alle Videospiele, die gewalttätig sind, aus dem Laden entfernen. Aber als jemand, der schon mal in den USA gelebt hat, weiß ich, dass man im Walmart tatsächlich, je nach Bundesstaat, auch Waffen kaufen kann und Munition. Kannst du, also gehst wirklich rein, das ist ein Supermarkt und im Supermarkt ist eine Theke, wie bei uns, so eine Fleischtheke ist, nur dass da halt nicht Steaks hinten und so Schinken an der Wand hängen, sondern halt eine AK-47. Oder hätte ich nochmal gerne 700 Gramm von der Panzerfaust da hinten. Genau, und dann kannst du die mitnehmen. Das Geile ist, es gibt tatsächlich Walmarts, die dann auch gepostet wurden, wo Videospiele aus den Regalen genommen wurden und du gehst einfach eine Reihe weiter und kannst dir da ein Gewehr kaufen, aber die Spiele sind weg. Das ist gefährlich. Naja, aber also, du hast ja nicht vergessen, wenn du nun eine Waffe hast, dann, das ist ja wie, du hast irgendwie so ein Werkzeug und weißt damit nicht umzugehen. Aber erst wenn du Call of Duty spielst, lernst du ja, wie du Leuten an den Kopf schießt oder ins Gesicht oder auch in die Hörmuschel. Das wird jetzt ja nicht mehr passieren. Ja, gut. GTA ist aus dem Laden verbannt, boom, Weltfrieden. Das, da haben wir jetzt ja alles gelöst und es ist, glaube ich, aber auch nur der Anfang, wie ich gehört habe. Donald Trump hatte trotzdem weiterhin angekündigt, dass sie jetzt weiter dagegen vorgehen. Ich bin ganz gespannt, wie das werden wird. Bin aber wirklich, also um das mal ein bisschen ernst auch anzusprechen, würde ich gerne wissen, was das jetzt, was das für Auswirkungen hat. Vor allen Dingen auch geschäftlich für die Videospielindustrie da drüben. Vermutlich würde ich aber meinen, in spätestens 2 Monaten hat das Walmart wieder vergessen und denkt sich dann, hui, das ist aber ein ganz schöner Einbruch an, ein Gewinneinbruch, den wir da haben, weil Videospiele verkaufen sich einfach noch wahnsinnig gut. Wobei ich gar nicht weiß, wie viele Leute noch in den Laden gehen. Ja, das ist, glaube ich, viel digital, aber also ich denke schon, dass man das sicherlich in dem Segment merkt. Also, aber dann haben die, wie gesagt, ich glaube, Walmart, in 2 Monaten sind sie wieder da in den Dingern, in den. Ja, man sagt, ich glaube, das Problem ist nämlich auch, dass, glaube ich, ganz viele Eltern, die für ihre Kinder Videospiele kaufen, die kaufen das noch im Walmart. Ich weiß, dass zumindest meine Gastfamilie hat das damals gemacht, das war noch ein paar Jahre her, da war Steam jetzt noch nicht so bekannt, aber die haben ihrem Sohn immer im Walmart die Spiele gekauft oder halt im GameStop, der nebendran war. Das ist eine ganz spannende Sache bei Hasbro gewesen. Hasbro, also der große Spielehersteller, also jetzt nicht Videospiele, sondern eher klassisches Spielzeug, die sind hart getroffen worden von der Pleite von Toys R Us. Weil sie einfach einen riesigen Absatzmarkt verloren haben, wo Eltern halt früher halt einfach Hasbro-Spielzeuge dann in den Läden gekauft haben. Und das, dadurch, dass sie weg sind, gibt es halt das Größte nur noch online. Das heißt, all die Eltern, die keinen Bock haben, irgendwie auf Amazon-Spielzeug zu kaufen, fallen dir plötzlich als Zielgruppe weg. Ich finde es generell interessant. Also wenn ich in Deutschland selbst durch größere Malls gehe oder Einkaufscenter, so einen richtigen Spielzeugladen, habe ich das Gefühl, das ist immer weniger geworden. Es gibt es fast nirgendwo mehr. Es gibt auch hier ja durchaus noch Spielemax. Toys R Us, glaube ich, auch, ja, dann ja auch nicht, auch hier nicht mehr. Die sind irgendwie insolvent gegangen, aber es gibt irgendwie doch noch den einen oder anderen, den ich immer wieder sehe. Vielleicht irgendwelche Franchises, die dann irgendwie privat oder so geführt wurden oder damit nichts zu tun hatten. Aber es ist schon irgendwie traurig, dass ich, weil ich habe das immer noch heute gerne gemacht, dass ich durchgehe und schaue, ach, guck mal, die Turtles gibt es immer noch, ach, die Laserschwerter können jetzt auch schon diese Geräusche machen. Das ist irgendwie alles verbannt worden. Finde ich total schade. Aber kommen wir zu anderen Sachen, mit denen man spielen kann. Unter anderem uns auf der Tour. Da sollten wir mal drüber reden. Wir haben uns nämlich tatsächlich jetzt neulich mal zusammengesetzt und viele schöne Sachen überlegt, was wir denn machen können. Das ist jetzt auch gar nicht mehr so lange hin, muss man dazu sagen. Nee, wir sind, glaube ich, auch schon gut ausverkauft. Letztes Jahr, als wir die Tour, also wir haben keine Tour gemacht, wir waren einmal in Berlin, da haben sich die meisten Tickets tatsächlich in der Woche vor der eigentlichen Show verkauft. Viele greifen dann nochmal zusammen. Ich glaube, viele warten halt einfach sozusagen, weil sie noch nicht wissen, was die eigenen Pläne sind oder man überlegt sich halt noch oder guckt, ob man irgendwie jetzt an dem spontanen Bock hat oder sowas. Das kann man versuchen. Es ist in manchen Städten, Wie in Köln, solltet ihr das vielleicht nicht unbedingt machen. Ja. Auch München und Berlin sind schon ganz gut dabei. Stuttgart und Wien, die können sich noch ein bisschen anstrengen. Da geht doch was. Ja, ansonsten kommen wir einfach nicht. Also ganz offen. Das wollen wir so nicht. Es ist jetzt auch tatsächlich nur noch ein Monat. Also ich hätte, die Zeit ist jetzt wirklich krass verflogen. Also wer jetzt noch... Habe ich noch anderthalb Monate. So in dem Dreh, ja. Wer jetzt noch möchte, wer sich das noch überlegt, der sollte jetzt zugreifen. Wir haben aber dafür jetzt möglicherweise auch den einen oder anderen zusätzlichen Grund, weil wir sind nicht alleine auf der Bühne, sondern wir haben gesagt... Exklusiv kündigen wir jetzt hier an, wer die ersten Gäste sind. Genau, wir haben nämlich gewartet, nicht, dass die Bild das als erstes leakt, sondern wir... wollen das schon noch immer selber sagen. Deswegen haben wir uns gesagt, für alle Städte würden wir gerne Gäste dabei haben. Auch hier, Stuttgart und Wien, falls ihr YouTuber seid, die da wohnen, meldet euch bitte. Ja, wir haben nämlich überlegt, wen kennen wir in den Städten und mit wem wollen wir vor allen Dingen reden. Für Wien, Chaos Freak. Den haben wir ja schon seit irgendwie einer der ersten Folgen eingeladen. Das ist keine Info, dass der kommt. Wir haben nämlich keine Kontaktdaten von dem. Aber falls ihr ihn kennt, er ist eigentlich... Ich muss ganz offen sagen, ich glaube, das wäre lustig, aber ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das so lustig für ihn wäre. Das glaube ich auch. Ja, wen haben wir denn? Also wir haben in Berlin, können wir schon mal sagen, ist ein alter Bekannter dabei. Der war letztes Jahr schon mit dabei, aber der hat so gut funktioniert, dass wir gesagt haben, laden wir nochmal ein. In Berlin kommt Hand of Blood und zwar diesmal alleine. Weil wir gesagt haben, wir wollen keine Doppelgäste, das macht keinen Sinn. Deswegen mehr Zeit für Henno und mehr Zeit dann aber auch für euch. Ist in Berlin. In Köln, das haben wir hier schon mal, wir haben das ja, das ist quasi durch diesen Podcast entstanden, weil wir haben diesen Aufruf hier gemacht. Und zwar haben wir gesagt, Rezo, wir wollen gerne mit dir darüber sprechen, wie das war, diesen ganzen Politik-Shitstorm abzubekommen. Und unter anderem darüber wollen wir mit ihm reden. In Köln ist er dabei. Ich werde ihn auf jeden Fall fragen, wie das denn so ist, mit Katja Krasewitze Videos zu machen. Videos zu drehen. Das ist wirklich eine gute Frage. Ja, ja. Also, die wohnt doch in Leipzig. Ja? Die können wir doch fragen. Katja Krasewitze in Leipzig. Ansonsten in München ist der liebe Philipp von Kurzgesagt dabei. Ist auch ganz spannend, weil da können wir mal über... so internationales und deutsches YouTube reden, da gibt es ja auch viele spannende. Ich hatte ja damals in meiner Bestandsaufnahme irgendwie diese Vermutung aufgemacht oder ein bisschen auch du ja auch, weil das entstand ja durch das Interview mit dir, dass in Deutschland Content anders aufgenommen wird und das, ne, kurz gesagt, halt lange Zeit nur in den USA erfolgreich waren und hier nicht. Und der Kanal, aber dann wirklich erst durch Funk jetzt in Deutschland, das hat sich ja seitdem geändert. Der ist ja durch die Decke gegangen. Das können wir mal fragen, wie die Entwicklung war. Und warum vielleicht auch sich so ein Kanal wie Kurzgesagt, der ja wirklich einer der hochqualitativ produziertesten Kanäle auf YouTube ist, in Deutschland so lange erstmal vor sich hingelüppelt hat und dann haben sie es nochmal richtig angefangen und dann ist das Ding auch hier explodiert. Also lag das an der Zeit, hat es einfach so lange gedauert, bis die Leute hier irgendwie alt genug waren oder haben sie andere Sachen geändert? Solche Sachen, das finde ich alles sehr spannend. Können wir da besprechen? Für Hamburg haben wir uns gedacht, fragen wir die Jungs von Ultralativ, denn wenn auf dieser Plattform noch jemand existiert, mit dem ich perfekt darüber lästern kann. Hast du nicht gerade gesagt, wir laden nicht zwei Gäste ein? Ja, das ist in dem Fall. Die zählen als einer. Ich hatte mit Finn gesprochen und der hatte auch gesagt, er kann zwar alleine kommen, aber er findet das, glaube ich, ein bisschen komisch und es stimmt schon. Also ich glaube, das wäre bei den beiden schon. Die sind fusioniert. Das genau. Ist eine Identität. Es wäre eine schöne Ausnahme, deswegen, die beiden in Hamburg, da können wir auch gleich mal fragen, warum Finn nur noch alleine Videos macht, warum so wenig kommt. Ihr könnt vielleicht auch mal die Gesichter sehen, wobei mittlerweile kennt man sie ja. Ja, mittlerweile kennt er sie. Und in Frankfurt haben wir eine zu dem Zeitpunkt hochschwangere Frau auf der Bühne. Echt jetzt? Ja. Leila Lohfeier? Ach nee, Quatsch, die hat dann, glaube ich, entworfen. Entworfen. Okay, wenn du solche Sachen sagst, bin ich mir nicht sicher, ob die Gäste noch kommen. Nein, ich wollte geboren sagen, nee, entbunden wollte ich sagen. So. Ach so, ja, und zwar Mai von MyLab, die wird in Frankfurt dabei sein. Die kenn ich noch. Also muss man mit dem Disclaimer sagen, solange ihre Fruchtblase nicht platzt. Ihre Kugel, hat sie das Zitat von ihr, ihre Kugel das mitmacht. Weil man kann ja immer nie wissen, wie man dann so drauf ist. Boah, es wäre so mega, wenn sie das Kind auf der Bühne bekommen würde. Das wäre nicht gut. Doch, du hast doch schon eins, du würdest doch prima helfen können. Ich wäre der Experte in dem Moment, aber Pusten, drücken. Nein, aber, ja. Ja, ich kenne sie noch gar nicht. Das kann ich, das erzähle ich dann auf der Bühne, wie ich Mike kennengelernt habe. Spoiler für die Tour. wie ihr mitbekommen habt, es fehlen für Leipzig und für Stuttgart und für Wien. Für Leipzig haben wir schon jemanden angefragt, der aber stand jetzt noch. Stand diese Minute auf Davids WhatsApp. Mach jetzt nicht dein Handy an, das hört man an. Ich gucke das jetzt nach. Ja, das können wir uns euch vielleicht beim nächsten Mal ankündigen. Wir haben auch vor, einen Trailer für YouTube wieder zu produzieren. Spätestens da werdet ihr das mitbekommen. Und Stuttgart, wir haben ehrlich gesagt noch nicht gewusst, wer käme da in Frage. Und Wien, der einzige österreichische YouTuber, den ich kenne, persönlich auch, du glaube ich auch, ist Michael Buchinger. Aber ich habe von Michael schon ewig nichts mehr mitbekommen. Deswegen weiß ich nicht so ganz, ob das irgendwie. Ich glaube, Sami Simani kommt aus Stuttgart, David. Sami? Mhm. Aber der wohnt jetzt in Berlin, Robin. Ich glaube, so. Das wird nicht. Aber wir können ja fragen, ob er mit uns einfach gemeinsam. Lass Max wieder ausladen und Sami Simani einladen. Auf geht's. Ja, Max kann auch nach Stuttgart mit uns fahren. Dann machen wir das doch so rum. Ja. Problem gelöst. Gut. Wir haben noch viele Themen heute. Es gibt nämlich noch mehr Updates zu dem Shooting-Thema. Es gibt ein Update zu Ninja. Es gibt ein Update zu Chris von Bullshit TV bei Promi Big Brother. Wir haben auch mal positive Sachen zu berichten. Tumblr wurde verkauft. Es gibt einen großen Kriminalfall. Heute ist True Crime Time bei Messerschwestern. Auch ohne Mordlust. Und diverse Hunde, die missbraucht wurden von Influencern diese Woche. Wassermelonen war in den Trends das klingt auf irgendwie Twitter. So, diese Woche haben wir diverse missbrauchte Hunde für euch. Das Freut ist, euch auf ist, diese Folge. Tragischerweise ist es tatsächlich genau so. Ich würde sagen, wir gehen mal kurz erstmal weiter mit dem Update zum Thema School-Shooting. Es gab nämlich nicht nur. Du hast gerade School-Shootings gesagt, es waren aber Mass-Shootings oder Mass-Shootings. Ich blick da nicht mehr durch, ja. David. Ist egal, die schießen sich da alle naselang gegenseitig tot. Ich habe auch bei uns im Forum gelesen, weil wir letztes Mal sagten, es hätte an dem Tag 2 Mass-Shootings gegeben. Ist aber nicht richtig, es gab 5. Ja, die anderen waren nur nicht so groß. Ja, da gab es einfach nicht so viele Tote. Deswegen haben wir die einfach. Es ist Wahnsinn. Und die einzige logische Reaktion darauf, David, ist Videospiele zu verbannen. Übrigens an dieser Stelle, wir haben gerade über sie gesprochen, geiles Video bei MyLab zum Thema wissenschaftlich analysiert das Thema Amoklauf. Sie klärt quasi auf, machen Videospiele denn wirklich gewalttätig oder eben nicht? Sehr gutes Video. Ich glaube, das ist so ein Thema, da kannst du nie zu der einen schlüssigen Antwort kommen, aber sie macht das so gut, wie es nur geht. Ja, das war es immer noch nicht, David. Es sind nicht nur die Videospiele, es sind auch die Filme, findet Donald Trump. Der hat getweetet, Liberal Hollywood is racist at the highest level and with great anger and hate. Und das sind alles Eliten und das ist alles nicht okay. Und die sind verantwortlich für alles Schlimme im Land, die Hollywood-Elite. Ja. Und unter anderem besonders ein Film, nämlich The Hunt von Universal, haben wir beide noch gar nichts von gehört gehabt, also ich zumindest nicht. Da geht es darum, dass Eliten Leute jagen oder sowas? Ja, es geht darum, dass Reiche zum Spaß, oder ich glaube, ich weiß gar nicht, was der Grund ist, aber Reiche jagen. Ich denke zum Spaß. Ja, es gibt ja zahlreiche Filme, wie zum Beispiel The Purge. The Purge ist nochmal anders, weil The Purge, da jagt ja jeder jeden. Also einfach, um den Gewaltlevel quasi zu senken. Das kann man schon auch als, zumindest den ersten Teil, als cleveren Social Commentary sehen. Gibt aber zahlreiche Filme, wie zum Beispiel den großartigen Hard Target von John Woo mit Jean-Claude Van Damme, in dem es die beste Szene gibt, in die es je in einem Film gab. Da ist nämlich Jean-Claude Van Damme geht mit einer jungen Dame, die Dame seines Vertrauens, er geht mit ihr durch den Wald und plötzlich sagt sie, ja, und dann wird sie nämlich angegriffen von einer Klapperschlange, die sich vom Baum herunterhangelt. Wirklich, die sieht unglaublich lächerlich aus. Und Jean-Claude Van Damme macht das Einzige, was Jean-Claude Van Damme machen kann. Er packt die Schlange und boxt der Schlange ins Gesicht. Die Schlange bäumt sich nochmal so auf, es ist so eine animatronische Scheißschlange. Und dann so, mit so einem richtigen, mit so einem Geräusch. Und dabei die Leute konnten gerade deine Handbewegung nicht sehen, das war sehr lustig. Dabei zoomt die Kamera ganz heroisch an Jean-Claude Van Damme ran. Ich empfehle daher hier Hard Target. Okay. Ist ein ganz, ganz großartiger Film. Guckt den, weil The Hunt könnt ihr nämlich nicht gucken. Der kommt nämlich nicht ins Kino, zumindest erstmal nicht. Und die Marketingkampagne wurde pausiert. Weil eben, also in den USA jetzt gerade auch durch Trump angestoßen, so eine Kampagne losgetreten ist, wie man denn so einen Film überhaupt noch in die Kinos bringen könne, wo doch jetzt alle überall erschossen werden. Es ist so abstrus, dass Universal Auch wenn man, ne, es hatte von mehreren Leuten, wie zum Beispiel Russell Crowe hatte getweetet, der meinte, eigentlich ist der Schritt auf einer, von einem moralischen Standpunkt gesehen kein schlechter, wenn man sagt, so man, ne, man aus Pietätsgründen, ja, sagt man, okay, man verschiebt das so ein bisschen, aber das ist hier der falsche Schritt, weil man im Grunde nur nachgibt auf Druck des Präsidenten oder auf öffentlichen Druck. Und ich hatte nicht mal das Gefühl, dass es einen öffentlichen Druck gegeben hätte. Es gab eher einen Druck, weil einen Ruck, nachdem Trump sich auf diesen Film eingeschossen hatte. Hat er sich spezifisch auf den Film eingeschossen? Er sagt, ich glaube, in diesem Tweet nennt er einen Film. Also er sagt The Movie. Ich hatte mehrfach gelesen, dass es da wohl genau darum ging. Jemand hat ihm wohl von diesem Film berichtet und erst daraufhin ist dieser Tweet losgetreten. Es ist baffling, dass sie also so eine Entscheidung dann treffen. Es ist, ne, ist auf der einen Seite verständlich, dass man keine nach 9/11, dass man keine Filme rausbringt, wo dann Hochhäuser gesprengt werden. Aber auch da war es ja so, dass Filme, ich habe das unter einem Movie-Trivia mal gesagt, dass Lilo und Stitch zum Beispiel, dieser Disney-Film. Da wurde was rausgeschnitten, ne? Oder so? Nee, die haben am Ende gab es eine Sequenz, wo Lilo und Stitch, also der Außerirdische, mit einer Boeing 747 durch die Stadt fliegt und dann crash landet. Und das haben sie komplett nachgezeichnet, also umgezeichnet, sodass sie dann durch so Berge und Täler mit einem Raumschiff durchgeflogen sind. Haben also quasi, die Sequenz ist dieselbe, nur wurde alles überzeichnet. Die ganze Stadt wurde mit Bergen und Tälern übermalt, damit man keine Gefühle verletzt. Und auch das finde ich immer so, ne, Spider-Man famously hat sein Netz im Trailer zwischen den Twin Towern gespannt. Muss man sagen, das kam damals halt wirklich direkt nach diesem oder kurz vor, ich glaube, es war kurz vor 9/11 kam dieser Trailer raus. Ja, kann man dann, ist dann vielleicht richtig, dass man diesen Trailer rausnimmt aus dem Internet, der ist jetzt dieser Tage erst wieder in High Definition irgendwie resurfaced, aber einen ganzen Film auszusetzen, finde ich super komisch. Famously und resurfaced. Ja, ich sehe schon die Kommentare wieder. Ja, ich weiß, ich lese, das Ding ist, ich lese solche Sachen immer ich lese die ganze Zeit im Netz immer nur auf Englisch und deswegen schweben mir diese Begriffe immer im Hinterkopf rum. Ich weiß, ich würde mich wahrscheinlich genauso drüber aufregen bei anderen, aber ich krieg's dann in einem laufenden Gespräch kriege ich nicht besser hin. Das tut mir leid, ich entschuldige mich hiermit. Ja, aber wenn nicht die Filme und die Videospiele die Amerikaner verderben, David, dann? Die Pornos. Die Pornos sind wieder unterwegs, dieses Mal auf Twitch. Da gibt es nämlich jetzt ein Update zu dem Fall Ninja. Ninja hatten wir ja letztes Mal auch drüber gesprochen, so der bekannteste Livestreamer, ist gewechselt zur Konkurrenz, zu Mixer, einer anderen Livestreaming-Plattform, die relativ unbekannt war und ist. Und hat sich eigentlich nicht so sehr zu Twitch geäußert. Also er ist da sehr professionell geblieben, hat einfach gesagt, ich bin jetzt bei Mixer und hat eigentlich zu Twitch keine Worte verloren. Twitch hingegen hat sich, ich würde mal sagen, sehr so nachtragend irgendwie verhalten. Also die haben es gab so ein paar Tweets von Mitbegründern und irgendwie Leuten in der höheren Ebene bei Twitch, die so ein bisschen, also irgendjemand hatte, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, aber es war wohl jemand in der höheren Ebene bei Twitch, der irgendwie Rest in Peace getweetet hatte nach der Ankündigung von Ninja, dass er wechselt. Also von wegen so, jetzt ist deine Karriere tot. Und eine Sache hatte Twitch halt gemacht, das hatten wir letzte Woche, glaube ich, auch schon erzählt. Sie haben Ninjas Profil als einziges auf der ganzen Plattform offline genommen. Mhm. Und wenn man jetzt auf seine Seite geht, kommt man da auf eine Übersichtsseite von anderen Streamern, die online sind. Und das haben die noch nie gemacht. Das haben die auch noch nie gemacht bei irgendwelchen anderen Streamern, die Plattform verlassen haben. Das ist ja nicht der erste Mal, dass das passiert. Es gibt ja diverse Konkurrenten, die es versucht haben. YouTube unter anderem, wo du auch streamen kannst, wo Leute hingewechselt sind. Und auch die Rocket Beans sind ja zum Beispiel Rocket damals. Beans zum Beispiel, genau. Und auch da war der ganze Content noch verfügbar. Die haben das nicht gelöscht und du bist auch nicht, wenn du bei den Rocket Beans jetzt online gegangen bist, haben sie sich nicht zu Gronkh geleitet. Das war nie der Fall, außer jetzt bei ihm. Also es wirkte einfach wie so ein Nachtreten und wie so ein du bist weg von uns, jetzt hassen wir dich. Man kann es ja so ein bisschen verstehen. Das ist so wie im Fußball. Ein Verein hat Person XY groß gemacht und schon hat man irgendwann diese Kommentare. Guck mal, jetzt ist seine Karriere am Florieren und jetzt macht er das, jetzt fällt er in den Rücken. Selbst ich, als ich damals bei Giga gegangen bin und die Leute noch nicht wussten, warum ich gehe, ich habe zuerst einen Shitstorm abbekommen, weil sie meinten, ach, guck mal an, jetzt, wo er Erfolg hat, geht er plötzlich seinen eigenen Weg. Verstehe das immer nicht so ganz, warum da so eine negative Haltung dazu dann entsteht. Ja, ich glaube, der große Unterschied hier ist, dass er ja auf Twitch wirklich 8 Jahre war und seine ganze Karriere da aufgebaut hat und halt auch all diese Follower aufgebaut hat. Diese Masse und diesen Account auch mit ganz vielen Videos, die ja da als Highlights und so weiter noch gespeichert waren. Und das gibt natürlich auch anderen. Und die haben ihn ja auch hofiert. Genau. Und es gibt aber auch andere Streamer natürlich jetzt, die sich über ihre Karriere auf Twitch oder auch neue Streamer, die vielleicht überlegen, auf welche Plattform starte ich jetzt, die sich natürlich über sowas Gedanken machen und sehen, hey, warte mal, wenn ich auf der Plattform groß werde und mich dann irgendwann mit denen nicht gut stelle, dann löschen die von heute auf morgen vielleicht einfach meinen Account und alles, was ich mir aufgebaut habe, ist weg. Aber Ninja hat darauf gar nicht reagiert, bis eine Sache passiert ist. Auf dieser Recommendation-Seite, die, wie gesagt, nur auf seinem Kanal so existiert, war das Nummer-1-Video, was Kindern empfohlen wurde, ein Hardcore-Porno, der live gestreamt wurde an 20.000 Zuschauer in der Fortnite-Kategorie. Das heißt, lauter Eltern kamen plötzlich so, hey, der kleine Timmy wird mal gerne wieder Ninja gucken. Ach, Ninja ist gar nicht da. Was ist denn das auf der Startseite? Oh. Da trinkt jemand auch wie so ein Ninja von hinten unbemerkt in eine Frau ein. Ja. Warum sprechen wir in dieser Stimme? Ich habe keine Ahnung. Ganz schrecklich. Auf jeden Fall hat Ninja da sich dann zum ersten Mal geäußert und hat gesagt, Leute, ich habe nichts gesagt, als ihr das gemacht habt, obwohl ihr das bei keinem anderen gemacht habt. Und ich habe versucht, da professionell zu bleiben. Aber jetzt habt ihr da irgendwie 0 Moderatoren eingeplant dafür, dass meine Marke, die ich aufgebaut habe, plötzlich meinen Zuschauern, bei denen viele Kinder dabei sind, Hardcore-Pornos recommended, wenn die auf meine Seite gehen. Aber wie kann denn das überhaupt passieren? Also sprich, es passiert auf Twitch tatsächlich doch relativ häufig, dass irgendwie solche Sachen, gerade zu irgendwelchen Uhrzeiten, wo jetzt in den USA nicht gerade Business Hours sind, irgendwelche Sachen durchs System rutschen und halt jemand dann Pornos streamt und die dann auch tatsächlich relativ hohe Zuschauerzahlen erreichen, relativ schnell. Das kann natürlich sein, dass das durch Bots passiert, aber das war der Nummer-1-Stream in der Fortnite-Kategorie und deswegen ist er natürlich da auch aufgetaucht. Ach so, aber das, also ich meine, ich dachte, sowas wird mittlerweile durch Algorithmen rausgefiltert, wenn überhaupt irgendwo ein Nippel zu sehen ist. So bei YouTube ist es ja fast nicht machbar, irgendwelchen sexuellen. Ja, würde man meinen, aber anscheinend nicht der Fall. Und dann war es das erste Mal, das war halt eben so strategisch mega gut gespielt, auch von Ninja, weil Twitch hat sich halt echt nicht cool verhalten in dieser ganzen Situation, finde ich. Und er hat sich super professionell verhalten und hat dann genau den richtigen Moment abgepasst, wo er sozusagen so den Die letzten Schritte auch noch mal so Revue passieren lassen kann. Die ethische Möglichkeit hatte zu sagen, so ich bin besser als ihr, weil ihr macht Mist und ich habe mich professionell verhalten und ihr nicht. Und hat das perfekt gespielt und Ninja hat quasi alle Leute auf seiner Seite gehabt plötzlich, natürlich. Und Twitch musste sich entschuldigen. Twitch hat diese Recommendation-Seite bei ihm offline genommen. Ah, okay. Und der Geschäftsführer hat sich persönlich bei ihm entschuldigt dafür. Ah, okay. Das ist ja wie bei dir bei, wie hieß diese Firma noch? Sagen wir hier nicht, meine Lieblingsputzplattform. Ach so, ja. ja. Aber es gab auch noch jede Menge andere Streams, wo man sich auch fragt, wie kann sowas durchrutschen? Ich würde, bevor wir darüber reden, würde ich noch eine Sache über Ninja sagen, weil es gibt nämlich zeitgleich bei ihm einen anderen Skandal, der dadurch auch überhaupt nicht zu einem Skandal geworden ist. Aha. Jetzt bin ich gespannt. Was Ninja nämlich zeitgleich gestartet hat, ist eine Aktion, wo er sagt, hey Leute, ich gebe euch meine Nummer und ich zitiere hier mal, yes, this is my number. Yes, I will receive each and every text. I'll try to reply as to many as possible. This is gonna be fun long term. Ja, und wenn du This is gonna be fun, wenn du dem Internet deine Nummer gibst. Bei wie vielen Followern, die er hatte? 14 Millionen auf Twitch oder so. Auf jeden Fall, wenn du dieser Nummer schreibst, dann kommt natürlich nicht eine persönliche Nachricht, sondern Subloop, it's Tyler. Yeah, it's actually me. Got your text. Make sure to click the link and save my phone number so we can talk. Und der Link, den man klicken soll, der Link zu community.com, eine Plattform, die noch nicht so wirklich online ist. Da muss man sich in eine Warteliste eintragen, um die nutzen zu können. Aber das ist eine Plattform, wo du als User dann deinen Namen, dein Geschlecht, deinen Geburtstag, deine Stadt und auch deine E-Mail hinterlassen musst. Mhm. Und in den AGBs steht dann, a message sent by a client may appear to come from a celebrity or other famous individual or influencer, but it may actually be sent on his or her behalf by the public relations or social media representatives. Die Nachrichten, die du dann über diese Plattform schickst, sind auch nicht privat. Ziemlich sicher, dass das nicht DSGVO-konform ist oder wahrscheinlich auch nicht nach amerikanischem Datenschutz. Weil das Problem ist, er sammelt halt so die Kontaktdaten der Leute, um ihnen halt Sachen zu schicken. Das an sich, finde ich, ist auch gar nicht schlimm, weil er ist jetzt auf eine andere Plattform gewechselt und so weiter. Also wenn du es DSGVO-konform machst und der Datenschutz gewährt ist und du ehrlich mit den Leuten bist und sagst, hey, ich nutze das, weil halt Social-Media-Plattformen immer mehr Algorithmen nutzen, um rauszufiltern, dass meine Videos bei euch nicht angehen oder meine Streams nicht online gehen. Und ihr seid noch bei Twitch aktiv, aber ich streame halt jetzt auf Mixer. Und damit ihr es mitbekommt, schicke ich euch halt jedes Mal eine WhatsApp-Nachricht, damit ihr Bescheid wisst, dass ich jetzt wieder online bin, wenn ihr das wollt. Dann könnt ihr diesen Service nutzen. Das ist okay. Aber Kindern gegenüber zu behaupten, ich bin derjenige, der wirklich jede Nachricht liest und ich schreibe euch die Nachrichten und dann aber, und ich habe da noch so ein paar andere Nachrichten gelesen, wo das dann auch weiter eskaliert. Also, wenn man den Link nicht klickt, dann kriegt man noch mal 2, 3, 4 weitere Nachrichten von ihm, in dem dann drin steht so, hey, Jess and the Lawyers, also seine Frau und die Anwälte, made me do this, but, und dann ist da so ein Legal-Mambo-Jumbo, wo halt drin steht, was man alles an rechtlichen und Fees may apply, wenn du dahin und so weiter. Also, es ist, das ist ein bisschen kontroverser. Es gibt ja in Deutschland eine Plattform, die was Ähnliches anbietet. Messenger People heißen die. Kenn ich gar nicht. Gehört. Hieß diesen mal What's Broadcast, glaube ich. Die sind auch richtig erfolgreich damit. Also ich habe das neulich mal gesehen. Was bieten die denn an? Die bieten an, und zwar auch nicht nur für WhatsApp, sondern auch für Facebook Messenger und diverse andere Plattformen. Also genau sowas. Also so quasi Leute hinterlegen ihre Nummer, in dem Fall tatsächlich DSGVO-konform und mit allen Datenschutzsachen dahinter. Und du kannst dann quasi an ganz viele Leute gleichzeitig Nachrichten schicken. Also an deine Lieblingsstars. Nee, also umgekehrt, genau. Also du kannst natürlich als User kannst du an deinen Star das schicken, aber umgekehrt kann der Star an alle anderen schicken. Die Lochis nutzen das zum Beispiel. Mhm. Christoph Krachten ist da ein großer Verfechter von. Das funktioniert sehr ähnlich. Das wird aber auch im Business-Bereich ganz intensiv genutzt. Zum Beispiel habe ich das neulich gesehen, ich glaube am Flughafen Schöneberg, da kannst du per WhatsApp den Schönefeld. kannst du per WhatsApp. Es sei denn, du hast deinen eigenen Privatflughafen in Schöneberg. Das kann natürlich sein. Ich habe in Schöneberg meinen eigenen Flughafen gegründet, weil der BER noch nicht aufgemacht hat. Schönefeld. Da gibt es in den Klos einen Zettel mit einer WhatsApp-Nummer und der kannst du dann auf WhatsApp schreiben. Und das ist dann die WhatsApp-Nummer von der Putzfrau und die kommt dann vorbei. Nein. Oder dem Putzmann. Echt jetzt? Und putzt das Klo. Ja, du kannst dann auch wahrscheinlich Bilder hinschicken und sagen, guck mal hier, Toilette ist haha, guck schmutzig. Mal, was ich gemacht habe. Genau. Rate my poo. Gab's ja früher wirklich die Seite. Rate my poo? Kennst du nicht? Nein. Mega. Das war immer zu der Zeit, wo ich bei Gamona gearbeitet habe und Olli kennengelernt habe. Da war das ein gern geliebtes Mittagsspäßchen. Wenn ich den Fehler gemacht habe und in die Mittagspause gegangen bin ohne Olli und dabei aber den Rechner nicht gesperrt habe, kam ich wieder und hatte als Hintergrund-Desktop-Bild die neueste Kacke des Tages. Denn es gab auf Rate My Poo, es war eine Seite, auf wurde wirklich so in Kategorien alle möglichen Würste aufgezählt bekommen hast. Und die konntest du dann nach Qualität. Quasi wie Reddit für Scheiß. Konntest du nach Qualität raten und Olli hat dir dann immer ein HD runtergeladen und mir als Hintergrundbild. Und das Ding ist, du brauchst ja dann ewig, um das wieder zu ändern und du guckst dann die ganze Zeit auf die, wirklich, er hat sich immer die widerlichsten Würste so rausgesucht, die er finden konnte auf der Seite. Wow. Ja, das hier als kleiner Einwurf. Genau, das kann man auch machen über diesen Dienst. Und das Ding ist, ich habe tatsächlich auch schon mal drüber nachgedacht, ob man sowas nicht mal ausprobiert, weil es natürlich eine richtig coole Möglichkeit ist, dieses Problem zu umgehen, dass Leute halt sagen, ne, ich habe die Glocke aktiviert und ich will die Glocke aktivieren, aber ich kriege trotzdem die Notification nicht, weil der Algorithmus halt trotzdem immer noch entscheidet, ob du sie bekommst oder nicht. Oder ne, ich folge dir jetzt auf Instagram, aber Instagram oder Twitter zeigen mir die Feeds nicht mehr chronologisch an, sondern suchen das für mich aus. Ich möchte aber wissen, wenn was passiert. Und gerade bei jemandem wie mir oder dir, die halt Videos jetzt nicht unbedingt jeden Mittwoch an einem festen Tag hochladen, so wie man das eigentlich ganz oft machen sollte, und deswegen vielleicht so ein bisschen so durch den Radar durchfallen, weil wenn du nicht genau an dem Tag online bist, wo wir zufällig mal wieder ein Video hochgeladen haben, kriegst du es vielleicht gar nicht mit. Ja, weil das Ding halt, wenn du halt nebenbei noch Gronkh und Pete's Meat abonniert hast, dann kriegst du gar nichts mehr mit. Dann hast du einfach 29 neue Videos in der Timeline und kriegst ja dann auch nicht mehr wirklich mit, ob dazwischen noch was anderes kam. Genau, und deswegen habe ich da mal, das ist auch relativ teuer, das zu nutzen. Deswegen habe ich das nie überlegt. Plus, gab auch nie die Gelegenheit. Ganz viele nutzen ja WhatsApp-Gruppen mittlerweile. Das habe ich auch mitbekommen, weil da dann auch, wir schicken ein Video in die WhatsApp-Gruppe und dann kriegt das halt jeder. Dann hast du halt das Problem, dass alle die Nummer mit allen austauschen. Das ist tatsächlich datenschutzrechtlich ein Problem. Dann gibt es noch das Problem, dass du WhatsApp ja eigentlich gar nicht kommerziell nutzen darfst und so ganz viele andere Sachen und WhatsApp das wahrscheinlich sicherlich eines Tages auch selber monetarisieren möchte. Aber wie gesagt, ich finde diese Idee dahinter an sich ganz spannend. Ich finde auch die Idee, dass du mit Unternehmen über solche Plattformen, Datenschutz ist da nochmal ein ganz anderes Thema, kommunizieren kannst. Also es gibt ja auch immer mehr so, dass irgendwie Autohäuser nutzen WhatsApp, damit du einen Termin machen kannst für TÜV oder sowas und dann kriegst du ein Foto von deinem Auto, wenn es fertig ist. Sogar meine Friseuse schickt mir mittlerweile, Friseurin schickt mir mittlerweile, Entschuldigung, SMS-Nachrichten. Also da gibt es dann auch so ein automatisiertes System, was mir dann sagt, einen Tag vorher, Herr Hein, schon wieder, die grauen Haare müssen ab. Es geht ja jetzt sogar noch weiter, dass du bei, dieses Ding, was sie bei dem letzten Android-Update da irgendwie mal angekündigt hatten, dass dein Handy jetzt selber über Google Assistant irgendwie Termine macht, dann ruft das Handy selber an und redet mit dem anderen Handy und die Handys machen untereinander aus, wo du Platz im Terminkalender hast. Ja, und an sich finde ich diesen technologischen Fortschritt, wenn man die ganzen datenschutzlichen Sachen mal hinten anstellt, so in einem Vakuum super faszinierend und finde es irgendwie mega cool. Und wenn ich solche technischen Fortschritte höre, dann möchte ich immer das auch mal ausprobieren, weil ich es irgendwie eine coole Idee finde und denke, da kann man ja irgendwie was Neues mal mitmachen und was ausprobieren und die Möglichkeit irgendwie zu kommunizieren oder solches User-Feedback auch irgendwie direkt über solche Plattformen zu bekommen, ist auch irgendwie ganz cool. Nur, wenn du halt dabei die Leute anlügst, dann ist es halt nicht mehr geil. Und gerade wenn deine Zielgruppe halt junge Kids sind, das fand ich richtig uncool von jemandem, der eigentlich sich oft sehr professionell da verhält. Also fand ich faszinierend, dass er das so spielt, als wäre das wirklich seine Nummer. Hätte ich da nicht erwartet. Wenn wir gerade über uncool reden, kommen wir dann jetzt nochmal zu dem Thema zurück, zu Streamern, die Dinge online teilen. Wir hatten das hier immer mal wieder, dass Tiere gequält werden vor der Kamera oder dass einfach dumme Scheiße passiert für Klicks im Livestream. Und jetzt gab es in den letzten Wochen immer wieder Sachen, wo Hunde gequält werden. Ja. Es gab diese, wie hieß die, Brooke Haley? Warte, ich habe den Namen hier, Brooke Hoots. Brooke Hoots, auch wieder nie von gehört, aber scheint wohl tatsächlich relativ groß zu sein. Ja, YouTuberin mit ein paar hunderttausend Abonnenten, glaube ich. Genau, und die hat aus Versehen, also als ich das schon gelesen hatte, YouTuberin lädt aus Versehen ein Video hoch, in dem sie ihren Hund quält. Wie kann man denn aus Versehen ein Video hochladen? Sie hat das Video an sich nicht aus Versehen hochgeladen. Das Video wurde schon absichtlich hochgeladen. Das Problem war, was sie vergessen hat, ist das Video zu schneiden. Aber wie kann man das vergessen? Also, David, ist dir das noch nie passiert, dass du ein Video gedreht hast und dann gedacht hast, mein letztes Movie-Trivia habe ich vergessen zu schneiden. Ich lade einfach mal MP4 Terminator 2 komplett hoch. Klar, das kann durchaus passieren, wenn deine Videos sowieso nicht mehr bestehen, außer du sitzt da und erzählst am Stück etwas, aber trotzdem finde ich das komisch. Ja, ich glaube, das Video war schon geschnitten, sie hat halt nur vergessen, diesen einen Teil rauszuschneiden. Vielleicht hat sie, glaube ich, einfach auch das gar nicht so begriffen, was da passiert vor der Kamera. Aber was passiert ist, dass sie immer wieder, ich glaube, sie hat einen Dobermann, einen relativ jungen Dobermann, der sie anspringt. Einfach, weil er spielen will. Ja. Ich glaube, das ist einfach, habe ich in den Kommentaren relativ viel gelesen, dass Dobermänner eine sehr anspruchsvolle Rasse sein sollen, weil die sehr kräftig sind und sehr pflegebedürftig, aber auch sehr spielbedürftig. Und sie macht dieses Video, er springt sie an und sie schlägt ihn vor der Kamera. Also schubst ihn weg, schlägt ihn. Immer wieder. Sogar, das hatten Leute immer wieder gesagt, dass sie ihn sogar angespuckt haben soll. Dem widerspricht sie, aber man sieht es wohl relativ deutlich. Das würde ich nie tun. Genau, das, was da rauskommt. Schlagen, aber spucken? Ja, das fand ich ganz, aber also das Tier wird misshandelt, nach allen Regeln der Kunst. Und ich hatte dann, das fand ich ganz interessant, sie hatte dann einen Entschuldigungspost, einen sehr langen, rausgehauen, wo sie dann sagt so, ja, Mensch, war nicht cool, tut mir leid, aber wenn ihr wüsstet, also diese typische Narrative, ja, wenn ihr mich kennen würdet, wüsstet ihr, also kommt doch mal zu mir nach Hause. Das dann haben wir genau das gleiche bei Elinti neulich, also der Twitch-Streamerin, die ihre Katze durch die Gegend geworfen hat und der und der Wodka zu essen gegeben hat, dass sie meinte so, ja, meinen Katzen geht's aber gut, kommt doch mal vorbei. Kommen wir direkt mal alle vorbei. Da haben Leute dann halt, viele haben darauf negativ reagiert, aber ich habe gesehen, dass das auch dieser Post tausende Likes hatte. Wo ich dachte so, wow, also viele verzeihen der, da, also diese Nummer ja relativ schnell. Ja, es gab noch einen anderen Fall, da wo ich die Polizei plötzlich dann involviert war wegen Tierquälerei. Das ist vielleicht auch eine positive News. Und zwar ein junges Mädchen, also Teenager, die auf Instagram live gestreamt hat und auch für Unterhaltung, in Anführungszeichen, für die Likes, hat die ihren Hund in den Trockner gepackt während des Livestreams. Und zwar so ein Tumble Dryer, also so einer, der sich so dreht. Ja. Also wie so ein Hamsterrad. Ohne Glasluke, sprich das Ding, ja, man sieht nicht mal, was drin passiert. Dunkel, warm und dreht sich. Und du hörst halt, ich würde mal sagen, so 5-6 Umdrehungen macht das Ding, wie der Hund sich halt da drin 5-6 Mal überschlägt und dann da rauskommt und sie lacht sich halt kaputt dabei. Dann macht sie die Klappe wieder auf. Das Video hat jetzt mittlerweile auch 5,6 Millionen Klicks oder so. Ich kann nicht empfehlen, das zu gucken, weil es einfach nur beschissen ist. Ja. Die macht die Klappe wieder auf und dann siehst du diesen völlig in Panik versetzten Hund, wie er versucht, irgendwie aus diesem Trockner rauszukommen, während der sich immer noch weiter dreht und sie lacht sich tot. Ja. Und da wurde tatsächlich durch das Internet, da haben sich auf Twitter und Reddit haben sich Leute zusammengetan und haben irgendwie Internetdetektive gespielt und haben dann auch rausgefunden, wo die ist und haben die Polizei eingeschaltet und die Polizei hat sich dann tatsächlich wegen Tierquälerei wohl damit auseinandergesetzt und versucht, dieses Mädchen ausfindig zu machen und sind damit wohl auch erfolgreich gewesen. Mega spannend. Ich will jetzt mal was Kontroverses in den Raum werfen. Und zwar habe ich nämlich dein Kind in den Wäschetrockner gemacht. Finde ich gar nicht so kontrovers. Kommen wir zum nächsten Thema. Ich habe einen Tweet gesehen dazu, weil die Shits, also da haben wirklich Leute, das war auf Reddit riesig, das war auf Twitter riesig. Wie gesagt, du hast gerade gesagt, 5,6 Millionen Views auf Twitter hat alleine dieses Video dazu. Zig Zeitungsartikel, die darüber berichtet haben, zig Zeitungsartikel und Online-Artikel, die über den Fall mit Brooke da und dem Dobermann berichtet haben. Riesig. Ne? Und da hat jemand auf Twitter, hat ein Video gepostet von einem Schwein, was zitternd zu seiner Schlachtung getrieben wird und halt auch so kreischt und halt völlig am Ende ist, panisch. Und dazu getweetet, ihr regt euch auf und mobilisiert hier Massen, weil jemand seinen Hund angespuckt hat und esst dabei genüsslich Würstchen. So ein bisschen kontrovers, aber natürlich jetzt sofort wieder alle sagen, Vegetarier, Veganer, ganz böse, ihr könnt doch nicht, es ist kann man doch nicht vergleichen. Lass mich doch Fleisch essen. Ja. Aber ich fand das tatsächlich mal ganz spannend. Da gibt es schon irgendwie so einen krassen Unterschied dazwischen, wie ne, bei sowas, wenn Katze trinkt Wodka, alle rasten aus, aber Schweine essen und schlachten, nicht so dramatisch. Du bist kein Vegetarier, ne? Nö, ich wollte es einfach nur mal in den Raum werfen. Also ich sehe das tatsächlich sehr ähnlich. Ja, ich achte tatsächlich darauf, dass du Fleisch nur von toten Tieren isst. Genau, wir hatten nochmal einen riesigen Shitstorm hier, wegen dem Zitat, dass du gesagt hast, ich esse kein Fleisch, aber weil mir die Tiere egal sind, sondern aus anderen Gründen. Ich sagte, es geht mir aber nicht darum, um die Tiere, die sind mir egal. Was ich damit eigentlich sagen wollte damals war, dass ich den Geschmack von Fleisch einfach nicht mag, weil ich das ekelhaft finde, weil ich seit meiner Kindheit kein Fleisch großartig esse. Und Da habe ich mich falsch ausgedrückt, aber ja, das Ja, aber ich tatsächlich seit, ich glaube, so 2 Wochen ernähre ich mich vegan. Was? Warum? Ja, nicht tatsächlich auch wegen dem Tierwohl, aber nicht, weil mir die Tiere egal sind, sondern das ist für mich natürlich auch ein Faktor, sondern wegen der Umwelt. Ja, wobei man sagen muss, wenn sie dir nicht egal wären, dann hättest du ja vorher auch schon drauf geachtet. Genau, aber habe ich auch. Also mein Fleischkonsum generell war nie hoch. Mhm. Aber ich habe ja schon mal irgendwann mal bis halt mal irgendwo und isst einen Burger. So, das habe ich schon gemacht. Aber ich versuche halt bewusster damit umzugehen. zum einen wegen dem Tierwohl, aber zum anderen auch wegen der Umwelt. Ich finde es ja immer super so, aber wir hatten ja neulich unseren, wir hatten einen Firmenabend, ne? Ja. Die richtig cool GmbH ist am Florieren und du bist einer der Top-Manager Deutschlands. Ja. Und da haben wir uns gedacht, machen wir doch mal mit dem ganzen Team so ein Team, so ein Sommerfest, wie das ja auch richtige Firmen machen, die wir ja eigentlich auch sind. Und da haben eigentlich. Da haben sich die Geschäftsführer der richtig cool GmbH gedacht, was ist eine Sache, die wir machen können, wo alle begeistert sind, vor allem die Parteien. Genau, wir gehen und machen einen Kochkurs. Und dann wir davon hast du von allen am meisten profitiert wahrscheinlich. Ich habe nichts gelernt, Roy. Ich stand wie immer da und dachte so, und jetzt wie und wo kommt das jetzt hin? Aber, wo kommt das her, das Essen? Ja, aber interessant war, der Koch, der uns so ein bisschen angeleitet hat, ja. Der war not amused, weil wir mussten halt alle Gerichte mussten wir vegan machen. Ja. Weil bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin zwar Vegetarier, aber wenn es jetzt zum Beispiel Fleisch gegeben hätte, dann hätte ich das Fleisch halt einfach nicht gegessen und hätte zur Not eine trockene Kartoffel gegessen. So mache ich das bei meinen Eltern. Die achten auch nicht darauf, ob ich Vegetarier bin und ich ernähre mich von dem, was für mich übrig bleibt. Das ist okay. Aber als Veganer ist es insofern schon noch schwieriger, weil du ja dann auch die Nachspeise so. Und der Typ war, das merktest du auch, Ich hatte richtig keinen Bock. Zu zeigen. Also, das ist alles so schwierig und dann muss man hier noch und das ist ja was. Da muss man Salz rein. Und dann war das sehr salzig, das Essen hinterher. Er hat das hardcore versalzen. Ja. Ja, ist geil. Ich finde auch geil, dass wir einen Kochkurs hatten mit einem professionellen Koch in einem richtig luxuriösen Restaurant, wo halt richtig und du warst nicht derjenige, der das Essen verkackt hat, sondern der Profi. Ja, sehr schön. Das als kleine Anekdote nebenbei. Genau. Also ich wollte auch gar nicht groß drüber reden, aber es war halt einfach nur, ich fand das sehr spannend, weil ich hab diesen Tweet gesehen und das hat mich auch irgendwie sehr. Ich finde es ja immer gut, wenn wir hier auch ein bisschen abschweifen und nicht nur über Influencer-Themen reden, sondern auch mal über Sachen. Ich finde dieses Veganer-Vegetarier-Ding ja gar nicht unspannend, weil es auch keine, wie ich finde, keine richtige Antwort gibt. Leute werden so militant dabei. In beiden Richtungen, ja, finde ich. Und das ist halt, also ist halt, was du willst. So, ne, wenn du halt sagst, ich möchte halt irgendwie auf Tiere achten oder ich will auf die Umwelt achten, so ist halt Fleischessen nicht so das Geilste. Wir haben noch ein Update zu einer Sache von letzter Woche. Wir hatten ja über Promi Big Brother gesprochen und auch über Chris von Bullshit TV. Da gab es im Reddit einen kleinen Thread, wo es unter anderem darum ging, dass jemand auch schrieb, es war nur eine Person, der meinte so, das war mir nix, weil ihr da immer so privat werdet. Es wirkte so wie so ein privates Abrechnen mit jemandem. Wo wir nochmal sagen wollen, das ist ein Podcast, den wir hier machen, wo wir immer unsere persönlichen Meinungen ja auch mal einfließen lassen. Das sind halt so zum Teil so persönliche Geschichten, aber in Ausnahmefällen auch so persönliche Animositäten, die da irgendwie mit reinspielen. Und bei Bullshit TV, da sagte ich letzte Woche auch, ich finde die super. Ich mag nur den Chris nicht, persönlich einfach nicht. Das mag irgendwie voreingenommen sein oder so, aber ich habe den auch ja schon erlebt und deswegen habe ich sie mir mein Bild gemacht. Und dabei bleibe ich, aber ich finde den Content, den finde ich gut. Und jetzt läuft Promi Big Brother seit einer Woche. Ja, ich habe noch keine einzige Folge gesehen. Ich habe zwei Folgen tatsächlich geguckt. Ah, was? Okay, ja, ich habe zwei Folgen geguckt, weil ich mir das wirklich mal anschauen wollte. Ich wollte mal schauen, also ich finde das super langweilig, also richtig schlecht sogar. Wollte aber wirklich sehen, bin ich da zu voreilig gewesen und zu voreingenommen. Und ich muss sagen, ich bin hin und her gerissen. Weil er auf der einen Seite ist er genauso, wie ich ihn kenne. Er ist ganz schön, er ist ein ganz schöner Prolet, der mit seinem Alpha-Gehabe da herumgrunzt und sich auch zum Beispiel an diesem Joey Heindle, der war vorher schon Dschungelkönig und war bei DSDS, glaube ich, 15. oder so, ich habe keine Ahnung. Aber der ist halt schon jemand, wo man sich als Schwächerer beziehungsweise als Stärkerer gerne dran vergreift. Und genau so läuft es da. Da wird mein Eindruck bestätigt, aber es gab tatsächlich so eine Szene, die wurde uns auch geschickt. Da hatten Leute uns in unserem Reddit-Forum ein Video gepostet von, wie ist er, Jürgen Trovato? Oder ja, Jürgen? Genau. Ja. Dieser Privatdetektiv. Erzähl du. Der findet Dinge gerne mal schwul. Oder findet alles schwuchtelmäßig. Ja, genau. Also der gibt so einen Clip, den ich auch nur gesehen habe durch unser Subreddit. Also danke dafür, sonst hätte ich mich damit nicht auseinandergesetzt. Aber deswegen muss man da mal lobende Worte erwähnen, weil wir ihn letzte Woche so in die Tonne gekloppt haben. Aber ich fand tatsächlich sehr cool, wie der Chris sich da verhalten hat, denn der Jürgen Trovato, der sagte gerne mal, da gibt es so eine Szene, wo er irgendwie ein Messer hat und das Messer ist stumpf. Und dann sagt er, das ist ein richtiges Schwuchtelmesser, weil das stumpf ist, ne? Das ja. ist scheiße. Das ist, ja. Und dann sagt Chris so zu ihm, ne, würde ich an deiner Stelle vielleicht nicht so sagen. Und dann diskutieren die ja so ein bisschen. Ja, aber er sagt, dass er würde das ja immer so sagen. Genau, das ist so seine Art und Weise. Und dann sagt ja. der Chris, naja, aber wenn du das mit was Negativem konnotierst, das Wort konnotieren hat er nicht benutzt, aber wenn es damit verbindest, dann ist das ja schon, bekommt das ja dann schon so einen gewissen Drall in eine Richtung. Wo, ja. Und Jürgen Trovato. Also ich finde ja, dass er das irgendwie auch sehr cool versucht, ihm zu erklären, auch ohne da jetzt irgendwie belehrend zu sein, sondern ja. einfach zu sagen, so, hey, mach mal nicht. Und das also war cool, finde ich auch, er hat ihn da sehr bloßgestellt und aber halt auch von der RTL-Zielgruppe, die das vielleicht auch gerne mal hören ja, genau. sollte. Genau, das finde ich cool. Also super, super Aktion. Deswegen ja, auch mal was Positives erwähnen. Was Positives. Noch eine andere positive Sache, Alexi Bexi hat ein Video rausgebracht. Das fand ich ganz nett. Er hat ein Video mit namens Frauen und Technik, glaube ich, hieß das, rausgebracht. Mhm. Weil er eine Sache sagt, wir haben das ja hier immer mal wieder, dass wir darüber gesprochen haben, über den Fall, wir haben gerade, hatten das aktiv bei Tinseltown. Wir leiten ja Tinseltown seit einer Weile. Und haben uns umgucken müssen für den Auftraggeber, für den wir arbeiten, nach Frauen, die Film-Content machen. Und es ist nicht möglich in YouTube-Deutschland. Also es gibt schon welche, aber es ist halt, wenn du im Vergleich zwischen, wen gibt es denn, ne, also die Leute, die wir jetzt dabei haben, von Rocket Beans über dir, über Robert Hofmann, über Dominik Porschen, über Kinocheck, über Nerdkultur. Es gibt nicht eine, die einen eigenen Kanal hat. So große, es gibt tatsächlich hier die Vanessa von Movie Maniacs ist das, glaube ich. Ja, aber die ist ja nur Teil, aber die ist angestellt bei Movie. Die ist angestellt und die machen vor allem Content auf Englisch. Also das fällt schon wieder raus. Aber ja, und die kennen wir auch von der Menschen. Ich glaube, mit der möchten wir nicht zusammenarbeiten. Sage ich hier. So, du musst dich ja. Du warst doch gar nicht dabei, du kennst sie doch gar nicht. Naja, nee, aber ich fand sie vom Gucken unsympathisch. Du musst doch nicht dabei sein. Ich habe sie persönlich kennengelernt. Möchtest du mit ihr zusammenarbeiten? Möchtest du mit ihr zusammenarbeiten? Ich enthalte mich. Okay, hätten wir das geklärt. Aber nichtsdestotrotz, ich hatte damals meine Bestandsaufnahme gemacht und habe da hinterher, ganz am Ende des Videos, das war ein Video, in dem ich für die Leute, die es nicht kennen, da habe ich über den Stand von YouTube gesprochen und dass nur noch Proleten-Content irgendwie auf der, Assi-Content nannte ich es damals, auf der Startseite ist. Und habe dann am Ende gesagt, aber hier, das sind die Beispiele, dass es auch gut geht, nur die kennt halt kaum jemand. Hatte da unter anderem zum Beispiel den Changeman Finn Kliman, der damals noch sehr klein war im Vergleich, genannt und ein paar andere. Und dann hinterher hatte ich die Kritik bekommen, da sind ja jetzt aber gar keine Frauen dabei. Und ich meinte dann, ich habe auch lange überlegen müssen, wen kenne ich denn außer den üblichen Verdächtigen. Ne, du hast eine Mirella, die ist aber schon relativ groß. Und dann. Die ist mir relativ groß. Ja, ich hab einen extra nicht gemacht. Es gibt mittlerweile jemanden wie MyLab oder so, aber zu dem damaligen Zeitpunkt war es zu 90% ja. der Fall, dass alle Mädels, wenn sie, und das ist ja das, was ich immer wieder sage, wenn dein Vorbild dasteht und sagt so, hey Leute, heute rede ich darüber, wie ich mir die Augen schminke und das sind die Produkte, die ich euch vorstellen will, dann werden die wahrscheinlich im Zweifelsfall dasselbe machen. Ja. Oder du hast dann so Leute, die aus dieser Tilan und Rebecca Wing-Ecke kommen, die dann richtigen Müll-Content machen oder Vlogging machen, ja. also so richtig schönen Content, ja. den wir, also ne, muss man immer dazu sagen, den wir als hochwertigen Content ansehen, vielleicht journalistisch aufbereiteten, den gibt es halt kaum. Also Alexi Bexi spricht quasi das Gleiche an, dass es im Technikbereich ähnlich ist. Ne? Also ja. selbst im Gaming-Bereich gibt es inzwischen einige sehr erfolgreiche Frauen auch, aber in vielen anderen, also ich habe ja im Politikbereich, ich habe so eine Doku gedreht über YouTuber in Europa, die sich eben mit politischen Themen in ihrem jeweiligen Land beschäftigen. Und auch da hatten wir riesige Probleme, in anderen Ländern auch Frauen zu finden, die das auf YouTube erfolgreich machen, aber Männer zu finden, die Politik machen auf YouTube und damit erfolgreich sind, no problem, egal in welchem Land. Also ich verstehe halt nicht, woran das liegt. Das frage ich mich immer wieder. Und in dem Video von Alexi Bexi kommen ganz viele Frauen, die auch solche Inhalte machen, zu Wort und sagen da auch das Übliche, ne, dass sie nicht ernst genommen werden, ja, und dass sie auch gar keine Chancen bekommen. Und was ich besonders klasse an dem Video finde, ist, dass Alexi Bexi nicht einmal zu Wort, doch, er sagt, glaube ich, er macht eine Anmoderation, aber danach kommen nur noch für, glaube ich, 17 Minuten die Frauen zu Wort. Krass. Sprich, dass er nutzt das auch gar nicht so als Bühne für sich, wo er sagt, guck mal hier, ich gebe den Frauen eine Plattform, macht er zwar irgendwie, aber es ist nicht so dieses, er stellt sich nicht in den Mittelpunkt, sondern tatsächlich die Frauen. Das finde ich klasse. So, deswegen sei dieses Video empfohlen. Interessanterweise hat er hinterher gepostet, einen Tag danach, da hat er seine Social Blade-Statistik gezeigt und er hat nur mit diesem Video an einem Tag D-Abos gemacht. Ja, ja, passiert eigentlich ja, aber da sieht man ja wieder, wo das herkommt. Ja. Also sagst du, und, du hattest dann einen Kommentar aus einem deiner Videos gepostet. Ich hatte einen Kommentar, der ist eine Woche alt. Ich kriege ja immer wieder zu älteren Videos auch noch Sachen und mein Heldenvideo, wo ich über, was denn mit Helden passiert ist, das enthält einen Mittelteil, in dem es auch um weibliche Frauen, Heldenfiguren geht, die ja auch fast nicht vorhanden sind. Und wenn sie es sind, dann sind es irgendwie immer, ist es immer so die Damsel in Distress, die von einem Mann gerettet werden muss. Ja. Und dann schrieb dann jemand in den Kommentaren darunter, dieses Video bekommt von mir einen Daumen nach unten wegen dem unterschwelligen Feminismus. Wo ich dachte, so unterschwellig finde ich den gar nicht, den Feminismus. Ja. Du bist der Grund, warum wir so scheiße wie das Frauen-Ghostbusters-Remake bekommen. Ja. Ich bin alleine schuld. Okay, alles klar. David, ich wusste nicht, dass du diese Macht hast. Ja. Warum hast du nicht andere Filme produziert? Ich möchte mich hiermit entschuldigen, weil der Ghostbusters Remake war wirklich scheiße. Aber das hatte nichts mit den Frauen zu tun. Tja, ich würde an Sie sagen, an dieser Stelle unterbrechen wir einmal und machen Hashtag Werbung. Der Sponsor der heutigen Folge ist die Techniker Krankenkasse, beziehungsweise die Techniker Krankenkassen App. Da gibt es eine Funktion, die TK-Safe-Funktion, die ermöglicht, deine Gesundheitsdaten mitzunehmen. Ist natürlich freiwillig und kostenlos für alle Versicherten bei der Techniker Krankenkasse. Aber das Spannende daran ist, dass du so deine Gesundheitsdaten halt sicher dabei hast. Also wenn du im Urlaub bist oder falls du deinen Arzt mal wechselst. Und das finde ich tatsächlich das wichtigste und spannendste Feature daran, die Impfplanung. Also es erinnert dich zum Beispiel daran, ob du deine Tetanusimpfung erneuern solltest. Ich hatte das neulich mal, da wurde ich von Zecken gebissen. Und dann meinte die Ärztin zu mir, wissen Sie noch, wann Sie das letzte Mal geimpft wurden auf diese ganzen normalen, auch anderen Impfsachen? Wann muss denn das bei Ihnen wieder erneuert werden? Und ich habe dann überlegt und ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal über irgendwas geimpft wurde. Ich habe mich tatsächlich, also wegen meiner Tochter, habe ich es komplett auffrischen lassen, alle Impfungen. Und Claudia wollte das dann auch machen, also Claudia, meine Freundin. Und die hat aber ihren Impfpass verlegt beim Umzug und seitdem auch nicht mehr wiedergefunden. Ja, ich auch. Und das ist mega scheiße, weil es gibt halt irgendwie tatsächlich keine zentrale Stelle, wo irgendwie gesammelt wird, so, oder auch beim Hausarzt vielleicht, wenn du nicht jetzt irgendwie unterschiedliche Ärzte hattest. Aber das ist auch mega komplex. Also zu wissen, welche Impfungen du auffrischen musst, ist glaube ich, echt eine super praktische Sache, die ich tatsächlich in meinem nähersten Umfeld, auch bei dir jetzt, schon echt öfter hätte brauchen können. Ist das dann auch sowas, wenn du zum Beispiel im Ausland irgendwie Probleme hast, wirst angefahren oder so und dann halt sagt jemand zu dir, Herr Hein, Ihre Blutgruppe, wir müssen transferieren, wissen Sie die? Und ich würde sagen, 17? So steht, also gibt es, auch so ein... Das weiß ich nicht, aber ich würde tatsächlich sagen, Gesundheitsdaten, vielleicht ist das damit drin, ja? Kannst du wahrscheinlich hinterlegen. Ja, also Impfungen erinnern und andere Sachen, genau. Alle Infos findet ihr, wenn ihr einfach online nach TK-Safe sucht, dann könnt ihr euch das mal angucken. Wie gesagt, ist für alle Mitglieder kostenlos oder eben halt auch freiwillig. Ja, spannende Sache. Kommen wir zum nächsten Thema und zwar zu dem größten finanziellen Erfolg in der Geschichte, was Social Media angeht. Du glaubst, Influencer verdienen sich dumm und dämlich. Nein, es sind die Leute, die Plattform machen, auf denen Leute posten können. Tumblr wurde ja mal gekauft von Yahoo, die dann inzwischen von Verizon gekauft wurden, für 1,1 Milliarden. Und ja, die das damals da verkauft haben, haben gut verdient. Yahoo nicht ganz so gut. Die haben das nämlich jetzt verkauft. Und zwar an Automattic, das ist die Firma hinter WordPress. Und die haben das gekauft. Erst hieß es für unter 20 Millionen, dann hieß es für 3 und dann hieß es, nee, es war sogar unter 3. Oh, krass. Die genaue Summe ist nicht öffentlich kommuniziert worden, aber es wird vermutet, dass es tatsächlich irgendwas unter 3 Millionen sein wird. Also Yahoo oder nee, Verizon? Ja, Verizon. Verizon hat einen Verlust von 1,1 Milliarden Euro gemacht damit. Genau. Mhm, okay. Ja, also, beziehungsweise sie haben ja Yahoo aufgekauft. Ich denke mal, da wird Tumblr jetzt nicht so eine hohe, so hoher Teil dieser Bewertung inne gehabt haben schon zu dem Zeitpunkt. Aber bei Tumblr gab es ja das Problem, dass da Pornos gebannt wurden. Und seitdem ist es auch nur noch bergab gegangen. Und das Lustige ist, Pornhub hat tatsächlich ein Angebot gemacht, Tumblr zu kaufen. Mhm. Wie seriös das war, keine Ahnung. Aber es gab jetzt auch schon die Vermutungen, dass sie, wenn sie es an Pornhub verkauft hätten, vielleicht sogar mehr Geld dafür bekommen hätten am Ende. Krass. Wahrscheinlich nicht viel mehr, aber vielleicht 1 Million mehr, wer weiß. Aber ja, am Ende geht es jetzt an WordPress und damit sind jetzt so zwei der, ne, mit WordPress und Tumblr, zwei der so OG-Blogging-Plattformen jetzt im Besitz der gleichen Firma. Aber das ist auch irgendwie so bergab gegangen. Also dieses Blogging, ich habe ja damals auch noch, als ich angefangen habe, hatte ich einen WordPress-Blog zusammen mit meinem Podcast. Ich finde es ja sehr interessant, dass Blogger heutzutage auch, ich bin immer mal wieder so auf so Events, wo es dann heißt, er ist Blogger und dann macht er aber eigentlich nur Videos bei Instagram. Also du bist jetzt schon Blogger. Die sagen nicht mehr Videoblogger. Ja, auch, ich glaube auch Rezo wurde in der ein oder anderen Berichterstattung zu Zerstörung der CDU als Blogger bezeichnet. Ja. Also ich glaube, das ist einfach so ein Wort, das hat sich, weil das halt zuerst da war. Die Szene so um KuchenTV, die nennen sich ja auch als Meinungsblogger und so Sachen. Genau, aber es gibt immer noch eine Menge Leute, die von Blogs leben und nichts anderes machen. Ja. Also klar hat sich das so ein bisschen ausgeweitet. In den USA vor allen Dingen. Ne? Also diese in Deutschland auch. Ich gehe auf lauter Events, wo nur Blogger sind, die... Wie heißt dieser Perez Hilton, dieser eine Promi-Blogger in den USA? Dann gab es ja lange Zeit, es war eine Seite, die ich als das Internet für mich aufkam, 2000, 2001, war ich regelmäßig auf Ain't It Cool News, falls du das kennst. Mhm. Das war so ein Typ, der von sich selbst irgendwie immer sagte, er ist der bestvernetzteste Typ. Also, damit war das Harry Knowles hieß der. Das war so ein dicker Nerd mit einer Brille, der, ich glaube, der hatte einmal so eine Story geschossen, die wirklich, wo er als erster die Infos hatte, das Gefühl, bekam man das Gefühl, er ist ein Insider oder er kennt alle Insider und danach war es halt aber auch nur, er wurde dann auch nur mit Pressemitteilungen bedient. Aber das war noch so dieses Original Blogging, wo die dann so ihre Reviews gemacht haben. Die Seiten sahen alle zum Kotzen aus und es hat mich animiert, auch meinen eigenen Filmblog zu starten damals. Also ich bin auch mal Blogger gewesen. Das nur so nebenbei. Geil, ich wollte es kurz erzählen. Genau, aber inzwischen, also Plattformen wie Medium.com, ich glaube Blogger.com gibt es auch immer noch. Aber ne, ich glaube, ich sehe ganz viele Medium-Blogs inzwischen so in der Szene, wo Leute einfach mal irgendwas posten wollen. Aber faszinierend, wie sich das ist so ähnlich wie MySpace, weißt du, so was wie Tumblr. Tumblr war immer so ein Ding. Das war so ein Teil. Und Automattic möchte den Porno-Bann anscheinend auch beibehalten. Also mal gucken, wie es da weitergeht, aber ich denke mal... Macht ja Sinn. Ich glaube, wenn du sowas akquirierst, dann irgendwie als nächste Pressemeldung zu sagen, ach übrigens, jetzt könnt ihr da wieder eure Genitalien drauf hochladen. Haben ja viele gemacht, aber das Problem war ja damals bei der Pornodebatte nicht, dass Pornos hochgeladen wurden, sondern auch Kinderpornografie zum Teil. Und um dem Herr zu werden, hat Tumblr gesagt, okay, weil wir das nicht richtig rausfiltern können, scheinbar, bannen wir gleich alles. Es hat tatsächlich mir in mein Privatleben auch große Löcher gerissen, weil ich bin einigen Blogs gefolgt. Und dann habe ich die App deinstalliert. Ja, ich finde, das ist eine gute Überleitung gerade mit diesem Thema zu unserer True Crime Story. Wir sind jetzt ein True Crime Podcast, die funktionieren super, habe ich gehört. Die recherchieren, Robin. Ach so. Das habe ich auch ein bisschen gemacht. Ich habe hier tatsächlich Notizen. Ja. Und zwar vielleicht habt ihr auch mitbekommen, wir reden ein bisschen mehr. Dass je mehr wir vorbereitet sind, umso mehr reden wir neuerdings auch. Und zwar in den USA ein sehr, sehr prominenter Selbstmord. Und ich sage das mal in Anführungszeichen, weil das zum ersten Mal jetzt so ein Fall ist, wo ich sage, ich hasse Verschwörungstheorien. Verschwörungstheorien sind ganz schlimm. Ich habe sogar auch da mal ein YouTube-Video zu gemacht. Finde ich super. Zu Kanälen, die das verbreiten. Es gibt so viele dumme Verschwörungstheorien. Aber das ist mal so ein Punkt, wo man sagt so, Und zwar Jeffrey Epstein, der hat sich umgebracht in seiner Zelle. Wer den Fall nicht kennt, ist einer der prominentesten Fälle, was tatsächlich Kindermissbrauch und Sex-Trafficking und so weiter angeht. Und zwar wurde beschuldigt und ist tatsächlich auch schon mal im Gefängnis gewesen, tatsächlich wegen einem ähnlichen Fall und saß eben jetzt auch im Gefängnis, zumindest bis zum Gerichtstermin. Das Bekannte bei dem ist halt gewesen, dass er sehr, sehr gut vernetzt war. Sehr, sehr reich und sehr vernetzt, unter anderem mit Leuten wie Bill Clinton, Donald Trump oder Prince Andrew, dem Sohn von Prinz. Ich hatte irgendwie Memes dann auch gelesen, wo Leute davon sprachen, er wurde von den Clintons umgebracht. Das würde ich gar nicht mal sagen, dass das Memes sind. Das sind tatsächlich dann wieder die rechten Verschwörungstheorien. Ja. Anders als du, muss ich sagen, ich bin Fan von Verschwörungstheorien. Ich mag einfach so, ich finde es immer, für mich ist es ein Ausdruck davon, dass man auch nicht alles glauben sollte, beziehungsweise, dass man Dinge auch hinterfragen sollte. Ich finde, dann wird es quatschig, wenn man in allem nur noch irgendwie eine große Verschwörung sieht. Aber ich mag das tatsächlich ganz gern. So wie ich so Rätselraten auch bei Filmen oder Videospielen mag, so wie, was könnte im nächsten Avengers-Teil vorkommen, finde ich das auch immer schön, so Spekulationsvideos zu sehen. Was könnte die Regierung als nächstes tun? Ich hatte gestern erst wieder auf einen Artikel geklickt, die neun möglichen Killer von Kennedy. Oh Gott. Wer kann es gewesen sein? Und die populärsten Sachen, die da aufgeführt wurden. Und da war halt nur Müll dabei. Also es war auch die Erklärungen wurden immer dümmer, je weiter es nach unten ging. Da waren dann auch so Sachen wie Elvis Presley oder der Vater von Woody Harrelson, was ich zum Beispiel gar nicht wusste, der Vater von Woody Harrelson. Dass der das war, das wusstest du nicht. Nee, der ist irgendwie, der hat keinen Amoklauf, aber der hat irgendwie über bewaffneten Überfall und ist dann von der Polizei, also der hat eine ganz schöne eine Historie hinter sich. Habe ich gar nicht gewusst. Und diesen Namen stand. Ja, laut dieser Website, aber ich lese solche Sachen ganz gerne, entschuldige mal. Deswegen finde ich das immer ganz nett, darüber zu lesen. Aber warum das bei ihm jetzt so ein krasses Ding ist, weil das war ein Fall und das ist eine Sache, die schon lange, lange, lange behauptet, gemunkelt, vermutet, gewusst wurde, dass dieser Typ eine Privatinsel hat, ein Jet hat, ist Multimillionär und halt Kinder, so ein Kinder-Sex-Prostituierten-Missbrauch-Ring hat für reiche, berühmte Leute. Und jeder, der halt irgendwie in diesem Jet mal saß oder der mit ihm irgendwie befreundet war und Kontakt hatte, wurde halt irgendwie jetzt unter den Verdacht gestellt, dass das halt Leute sind. Weil der war wohl sehr bekannt in dieser Szene der Eliten als jemand, der Kinder irgendwie ranschaffen kann. Und deswegen wird jeder, der halt dann tatsächlich auch trotzdem mit ihm Kontakt hatte, auch damit verdächtig, dass er irgendwie was damit zu tun hatte. Deswegen ist es schon mal ein Ding, also viele sehr reiche, sehr mächtige Leute haben potenziell laut dieser Verschwörungstheorie was zu befürchten. Und das macht das natürlich dann sehr seltsam, wenn der plötzlich stirbt. Und der Tod sehr komisch ist, denn der hatte schon einen Selbstmordversuch hinter sich vor einem Monat. Ne? Auch da war schon die Frage, war es wirklich ein Selbstmordversuch? Und war dann oder sollte dann eigentlich unter sogenanntem Suicide Watch stehen. Das heißt, da wird dann wirklich alles aus deiner Zelle entfernt, mit dem man irgendwie irgendwas machen könnte. Keine Schnürbänder mehr, keine Decken mehr, alles weg. Und du bist eigentlich unter 24 Stunden Surveillance, also da ist auch eine Kamera in deiner Zelle eigentlich. Eigentlich kommt auch immer jemand vorbei oder sitzt jemand sogar mit in der Zelle. Und das ist erst einen Monat her. Also denke mal nicht, dass man davon ausgehen sollte, dass einen Monat später, dass das dann nicht mehr in der Gefahr ist. Und dann ist rausgekommen, dass die zwei Leute, die jeweils alle 30 Minuten checken sollten, ob alles bei ihm okay ist. Sind blind. Sind eingeschlafen, beide gleichzeitig zufällig. genau in dem Moment, wo er natürlich seinen Selbstmordversuch hatte, weil auch das ist ja die Frage so hat, woher wusste er, dass die nicht jeden Moment reinkommen? Woher wusste er, dass genau das jetzt der Moment ist, um es irgendwie zu versuchen? Und das Gefängnis, in dem er war, wird auch das Guantanamo von New York genannt. Es gab dort seit 21 Jahren keinen erfolgreichen Selbstmord mehr, weil die das alles so gut kontrolliert haben und da die Leute auch wirklich spezifisch wohl ausgebildet werden für Selbstmordprävention. Also es ist ein riesiger Fuck-up und ich habe es im Reddit gelesen, eigentlich bedeutet es zwei Sachen. Entweder das amerikanische Gefängnissystem ist richtig dumm und scheiße, dass wirklich einer der prominentesten Gefangenen der letzten Jahrzehnte in der Lage ist, sich umzubringen. Oder aber da ist irgendwie Dreck am Stecken irgendwo. Und irgendjemand hat das irgendwie mitgemacht. Und beides ist nicht geil. Aber das ist das Gefängnissystem. Ich habe gerade neulich When They See Us geguckt. Ja. Sehr zu empfehlende Serie, die einem wirklich richtig Angst macht. In den Magen. Ne? Also das... Man muss dazu sagen, When They See Us, da spielt die Rassenproblematik in den USA noch mit rein, weil es da um, ich glaube, 5 schwarze Jugendliche geht, die... Ja, Central Park 5. Das ist eine echte Story. Ja, ja, genau. Aber es ist in einem Weißen würde das da drüben, glaube ich, nicht so schnell passieren. Oder wäre damals nicht passiert, ja. Ja, aber ich hatte, gab ja viele, die vieles geschrieben haben. Es gab Memes, alle großen Late-Nighter haben es aufgegriffen. Viele haben dann auch gesagt, so, naja, als gerade als Child Molester oder generell, wenn du dich an Frauen und Kindern vergreifst, bist du in Gefängnissen in den USA frei wild. Es gibt da zahlreiche Gefängnis-Vlogger, die halt auf YouTube, wir hatten hier in Deutschland ja mal einen, in den USA gibt es ganz viele davon, die ne, wieder resozialisiert wurden und richtig erfolgreich geworden sind mit ihren Knast. Also ich hatte mal einen gefunden, der hat Millionen Abonnenten in so ein richtig so ein schwarzer, riesiger Dude, der dasteht und halt alle Themen abfrühstückt, die du da bekommen, die dir einfallen können für das Thema Knast und die alle sagen dasselbe. Hast du dich an einem Kind vergriffen, kannst du schon mal dein Todesurteil unterschreiben. Der Weg, dich, aber er ist ja in Einzelhaft gewesen. Genau, also ist ja auch ein Punkt, weil das wissen die ja auch in der Justiz und deswegen wirst du dann halt in Solitary gesperrt wenn du einen Kronzeugen oder bewacht. Hast, und, wenn du, ne, also beziehungsweise sollten sie wissen. Also es ist alles sehr komisch. Ich bin gespannt, ob da irgendwas in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren, was weiß ich, irgendwie noch rauskommt oder ob das, ne, keine Ahnung, vielleicht war es ja auch wirklich ein Er hatte sich ja hangen, oder? Selbstmord. Ich gehe mal davon Weil heute habe ich die Nachricht irgendwie gelesen, dass in seinem Hals, in seinem, wurden Knochensplitter von seinem gebrochenen Genick gefunden. Nee, sein Zungenbein wohl. Mhm. Ja. Ja. Sein Zungenbein. Ja, auch das ganz komisch. Also, ist auch wieder alles so, weil die Obduktion wurde. Also, ganz, ganz skurriles Ding. Selbstmord drüber reden. Durch Zungenküsse. Ja. Selbst gezungenküsst. Also, es ist, auf jeden Fall. Während das alles passiert, weißt du, all diese Dinge, Videospiele werden aus Walmarts verbannt und Leute werden ermordet oder bringen sich um im Gefängnis, wer weiß. Passiert in Deutschland die wirklich krasseste Sache. Das war der Nummer 1 Trend auf Twitter in der letzten Woche. Mhm. Wassermelone, David. Wassermelonengate ist passiert. Wassermelonengate war richtig krass. Und zwar war das ein Tweet zum Thema Umweltschutz. Und zwar gibt es wohl die Idee, Plastiktüten zu verbieten. Also so einmal Plastiktüten oder Plastiktüten halt an der Kasse im Supermarkt. Das fand ein Mann von der FAZ, ein Journalist, fand das gar nicht gut, und zwar Philipp Krohn. Und er hatte auch ein Totschlagargument, warum Plastiktüten weiterhin wichtig sind. Und zwar, gestern Abend ist mir eine Wassermelone runtergefallen. Im Supermarkt gab es eine Tüte, mit der ich sie nach Hause transportieren könnte. Nach dem Plastiktütenverbot von Svenja Schulze ginge das nicht mehr. Ich bin dagegen. Ich bin überzeugt. Das macht Sinn. Ja, also ich würde sagen, Plastiktüten in den Meeren und so weiter, in irgendwelchen Landfills, scheiß drauf. Hauptsache die Wassermelone. Da sollen die scheiß Fische sich mal nicht so haben, wenn wir plötzlich unsere Wassermelonen nicht mehr nach Hause tragen können. Das Geile war, dass da natürlich so eine Debatte auch entstanden ist. Sind Plastiktüten wirklich die beste Methode, um eine Wassermelone zu tragen? Weil die sind ja oft sehr groß und sehr schwer. Die Plastiktüten reißen. Vielleicht wäre tatsächlich eine Stofftüte oder ein Karton oder sowas die beste Variante gewesen und gar nicht Plastiktüten. Und dann ist dann so eine Debatte darüber ausgegangen, dass Papiertüten tatsächlich, also einmal Papiertüten, auch gar keine gute Umweltbilanz haben, weil die werden ja dann einfach in Papiermüll geschmissen, ist auch nicht gut. Stell dir vor, jetzt dürfen die Leute plötzlich auch keine Wassermelonen mehr essen, weil sonst die... Du kriegst sie gar nicht mehr nach Hause transportiert. Ja. Und was kommt als nächstes? Wird an Kindergärten wird dann Fleisch verboten oder so? Also bitte. Die ist ihm runtergefallen? Heißt das, die ist dann auf dem Boden zerplatzt? Und dann hat er gedacht so... Das krümel ich jetzt wieder zusammen und könnte das noch... Wassermelonen, die explodieren ja immer so. Die sind ja wirklich so dieses rote Innerei, die überall hinspritzt. Ich glaube, was er meint, ist, sie wäre ihm nicht runtergefallen. Ne? Also er, so. Ich glaube, er kann einfach, er kriegt es einfach nicht hin, seine Wassermelone mit diesen, den zwei Händen, die ihm Gott gegeben hat. Ja, aber das war ja nicht das Argument. Das Argument, im Supermarkt gab es dann eine Plastiktüte, mit der er sie dann nach Hause bringen konnte. Ich glaube nicht, dass er das so meint. Also wer steht denn da mit einem kleinen Schüppchen da und statt eine neue Wassermelone zu nehmen, wischt vom Boden auf, was da ist, um es dann in eine Plastiktüte zu machen. Das ist die nachhaltige Variante, David. Der hat die dann noch gegessen. Ah, okay. Das ist so. Kein Food Waste. Während er die Natur zerstört, schützt er sie gleichzeitig genau. Auch noch. Ich hatte sehr lustige Tweets gesehen, da haben dann Leute Fotos ausgegraben von irgendeinem Wassermelonentruck in Vietnam, der irgendwie gegen einen Baum gefahren ist und dann sind alle Wassermelonen hinten runtergefallen und sind zerschellt auf dem Boden. Es ist ein Bild, was aussieht, als wäre ein Mass-Shooting unter den Wassermelonen passiert und da darüber die Nachricht so: Deutschland, 12 Stunden nach dem Plastiktütenverbot, der Wassermelonen überall auf den Straßen. So könnte das dann aussehen, die Zukunft. Die Leute haben sich darüber lustig gemacht. Ich finde es auch ganz, ganz witzig. Also es wird die Zukunft zeigen, wie wir unser Essen noch nach Hause kriegen. Ja, aber ich glaube, die Zukunft sagt sowohl Einwegpapiertüten als auch Einwegplastiktüten, beides nicht so geil. Jutebeutel sind die Zukunft. Da kannst du die Wassermelone, die sind noch richtig reißfest, da kannst du die Wassermelone richtig gut transportieren. Ja. Oder man macht es so wie hier bei uns im Büro. Erinnerst du dich als... Oh Gott. Möchtest du da jetzt drüber lästern? Ich möchte jetzt darüber lästern. Okay, finde ich gut. Weil das ist auch angebracht. Die Jungs von Nerdscope, wozu wir ja auch mal gehörten. Also eigentlich Dr. Freud, weil da gab es Nerdscope schon gar nicht mehr. Nee? Ich glaube, das war Anfang dieses Jahres, Ende letzten Jahres. Die hatten einen Dreh geplant mit einer Wassermelone. Die wollten irgendwas über Cooles mit der Wassermelone über Weihnachten war das. Und die haben sich, bevor sie in die Weihnachtsferien gefahren sind, haben sie sich eine Wassermelone geholt, mit der sie, ich glaube, sie wollten auf die schießen oder so, ich weiß es gar nicht mehr genau. Sie wollten irgendwas Actionmäßiges mit der Wassermelone machen. Und haben dann gedacht so, kriegen wir nicht mehr hin vor Weihnachten, die stellen wir jetzt hier hin und zwar ans Fenster und fahren dann in Urlaub für 3 Wochen. David, was befindet sich denn unter Fenstern ganz oft in Wohnungen? Meistens eine Heizung. Ah, und was macht man im Winter ganz viel? Heizen. Ach Mist. Ja, das stellt euch die Kombination vor, Wassermelone plus Heizung und dann den ekelerregendsten Gestank. Das ist also wirklich, also diese Wassermelone ist, die ist geschmolzen. Irgendwie einen Monat, aber gleichzeitig auch verrottet. Monat auf einer 40 Grad heißen Heizung. Gleichzeitig auch verrottet nebenbei. Also es ist möglich, scheiße auszusehen und noch so schlimm zu stinken, dass du, wenn du da drüben in den, wir sind hier in unterschiedlichen Bürotrakten. Wir haben das Glück, dass unser Büro am weitesten entfernt von deren Büro ist. So, je näher du diesem Raum gekommen bist, umso schlimmer wurde der Gestank. Drüben hat alles ist gestunken. Wirklich, also das so, sowas habe ich noch nie gehofft. Nee. Das war also das war und Frodo saß, glaube ich, einen Tag lang da und hat den Boden geschrubbt und desinfiziert. Es ging nicht weg. Teppichboden. Es ging nicht weg. Und der Teppichboden hat, der ist einfach selber zur Wassermelone. Das ist das Ekligste, was ich je gesehen habe. Ich glaube, die haben überlegt, ein Stück aus dem Teppich rauszuschneiden, um sich dieser Scheiße zu entledigen. Lieber die Kaution verlieren, als damit leben zu müssen. Das kann abartig. Deswegen, und es wäre nicht passiert, wenn sie eine Plastiktüte gehabt hätten, dann wäre das da drin geschmolzen, aber der Geruch wäre... Man hätte einfach die Plastiktüte direkt wegschmeißen können. Weißt du, das wäre nicht in den Teppich gelaufen. Ich verstehe, ja, also meiner Ansicht nach sollen die Delfine sich nicht so beschweren. Es ist ja auch für sie sicherer, durchs Meer zu schwimmen. Ja. Können die Haie sie nicht mehr essen, wenn sie in der Plastiktüte eingepackt sind? Ja. So nehme ich. So, und ich glaube, damit sind wir damit am Ende? Damit sind wir am Ende, ja. Für immer. Nee, bis nächste Woche. Okay. Leute beschweren sich, dass wir kein Outro haben, weil wir aber der community-freundlichste Podcast aller Zeiten sind, ist dies ein offizielles Outro. Sie können jetzt abschalten. Hier gibt es nichts mehr zu sehen, schon gar nicht zu hören. Robin Blase ist schon längst nicht mehr im Raum und David Hein auch nicht. Diese Stimme ist automatisch von Google erstellt worden. Auf Wiedersehen und bis nächste Woche.